Keine Branche blieb verschont. Als das Dampfschiff Siberia mit einer Ladung Obst von den westindischen Inseln an Pier 1 im Hafen von New York anlegte, wartete dort bereits bündelweise Post auf die sizilianische Besatzung. Einer der Matrosen fand darunter einen Brief der Black Hand. Wer nicht jedes Mitglied der Besatzung $50 an den Bund zahlte, stand darin, würden die Matrosen einer nach dem anderen ermordet. Der Kapitän wies seine Männer an, den Brief dem Italian Squad zu zeigen. Nein, erwiderten die, nur das nicht. Das dürfen wir auf keinen Fall. Die bringen uns um. Die Sizilianer weigerten sich, das Schiff zu verlassen und verkrochen sich in ihren Kabinen. Zusammengedrängt wie Schafe, die Hände an den Revolvern, die sich die meisten geliehen hatten, andere hatten Knüppel. Die Matrosen behielten jeden Hafenarbeiter, der an Bord kam, um das Obst zu entladen, genauestens im Auge. Erst als das Schiff wieder ablegte, atmeten sie auf. Die Italiener lebten in Angst und Schrecken. In Brooklyn verschwand Tony Marendino, der Sohn eines Handwerkers, eines Nachmittags einfach von der Straße. Zwar wollte der Vater mit dem Italian Squad nicht reden, doch es spürte die Kidnapper auch ohne Hilfe der Familie auf. Salvatore Pecconi und Vito La Duca. Pecconi war als Mitglied der Black Hand bekannt und schon einmal wegen Kindesentführung verhaftet worden. Die beiden Männer wurden festgenommen und erwarteten im Gefängnis ihre Verhandlung. Als der Vater des Entführten davon hörte, eilte er schnurstracks zum Gericht, um die Kaution der Kidnapper zu bezahlen, behauptete sogar, Pecconi sei sein bester Freund und forderte dessen sofortige Freilassung. Er fürchtete, wenn man Pecconi verurteilte, würde er seines Lebens nicht mehr froh. Er weigerte sich auszusagen, und das Italian Squad musste die Anklage fallen lassen. Einschüchterung war an der Tagesordnung. Während eine wichtige Zeugin gegen die Black Hand aussagte, beobachteten Detectives die Zuschauer, falls ihr jemand das Todeszeichen gab. Gerade als die Frau den Namen eines Anführers nennen wollte, muss sie in der Menge etwas gesehen haben, das sie schlagartig verstummen ließ. Der Ohnmacht nahe fuhr sie fort. Als ein zweites Zeichen kam, stand sie auf und schrie, »Ich schwöre bei Gott im Himmel! Ich schwöre beim Grab meiner lieben Mutter! Ich schwöre, dass ich nichts weiß! Ich kann nichts sagen, ich sage nichts mehr!« In Baltimore ließ ein Richter die Geschworenenbank und den Zeugenstand sogar umdrehen, damit das Publikum die Gesichter der Aussagenden nicht sehen konnte. Immer mehr Meldungen gingen beim Italian Squad in 175 Waverly ein. Männer brachten Briefe oder erzählten von verschwundenen Kindern, unerklärlichen Bränden und nächtlichen Explosionen. Petrosino dämmerte langsam, mit was er es zu tun hatte. Seiner Schätzung nach gab es für jeden Italiener, der sich an ihn wandte, 250, die schwiegen. Die Plage der Black Hand war bereits zur Epidemie geworden.